Liebe Hörer von Satri geht ins Kino, hier ein paar Vorworte zur Episode 3. Episode 3 hat Wochen und Wochen gebraucht, um produziert zu werden, da es immense technische Schwierigkeiten gab mit Festplatte, Software und Arbeitsspeicher. Diese Sendung wurde also mehrere Male produziert und die vorliegende Sendung ist auch aus verschiedentlichen Teilen, die zu verschiedentlichen Zeitpunkten produziert wurden, zusammengeflickt. Das war leider nicht anders möglich und ich möchte mich auch jetzt schon entschuldigen dafür, dass die Tonqualität um einiges schlechter ist als bei den letzten beiden Folgen. Es war leider nicht anders möglich. Ich bin froh, dass ich diese Folge überhaupt noch einmal ins Netz stellen konnte. Und ich bitte darum, auch kleine Pannen zu verzeihen, wie zum Beispiel die Tatsache, dass im Intro, das gleich folgt, ich von Episode 2 rede. Nein, ihr seid in Episode 3. Wenn ihr wollt, dass in Zukunft solche Dinge vermieden werden, dann spendet auf das UNICEF-Konto Laptop für Satri. Nun erstmal viel Vergnügen mit Episode 3 und hoffen wir, dass Episode 4 weit weniger aufwendig wird. Vielen Dank. In einer Welt, für die Welt, in der Kino teuer ist, und das kann man wohl sagen, und süße Kassiererinnen viel zu jung, denn ihr wird doch ja nicht, schaut ein Mann, was, etwa ich, jeden Film, nee, das bin ich nicht, und kommentiert ihn. Ach so, ihr redet von dem Satria, ne? Der Satria, das ist ein Jahrensjote, Junge. Der kommentiert immer die Filme, macht seine lustigen Scherze. Aber doch nicht zu so einer Musik. Was ist denn da für eine Musik? Aus mit der Musik! Aus! Dankeschön. Bitte. Also pass auf, es gibt ja eine Themenmusik, ein Musikthema, meine ich. Das hat der André Matthias geschrieben, direkt für diese Sendung. Nicht für die Sendung, aber wir haben es dann benutzt, okay? Oh. Und der André Matthias, der ist ein ganz junger Junge, der ist auch schon überall gewesen. Der ist erfolgreich auf dem Schwulenfestival und im Asia-Film. Ach was. Der macht auch Asia-Filme, ne? Nicht, nicht die Art von Asia-Filme, die ihr zu Hause guckt, die auf DVD und so, ne? Ich meine richtige Filme, richtige Filme. Ein ernsthafter Film hat der gemacht. Jod. Also gut, dann jetzt. Seine Musik von dem André Matthias, dem Jotenkomponisten. Gut. Das Thema von Satri geht ins Kino. Bitte schön. Klasse. Hallo und willkommen zur Episode 2 von Satri geht ins Kino. Der Show mit der schlechtesten Dialektimitation seit Kevin Costners Robin Hood oder Julia Roberts' Mary Riley. Ja, ja, wir machen uns lustig über die Dialektimitationen von Hollywood-Stars, die es einfach nicht besser können, und selber lassen wir Figuren wie Kalli auftreten. Kalli, der eigentlich einen fragwürdigen Dialekt hat, möglicherweise von Leuten seiner Heimatregion nicht unbedingt akzeptiert als authentisch, aber an dieser Stelle wage ich mich ja nicht mal in die Gewässer zu sagen, welche Heimatregion gemeint sein könnte bei der von Kalli. Also falls ihr aus einer Gegend kommt, wo man seinen Akzent einordnen könnte und der Meinung seid, dass der Akzent, aber der Dialekt ganz wahnsinnig schlecht nachgemacht ist, dann könnt ihr mir gerne eine Mail schreiben und mich beschimpfen oder mir dazu gratulieren, wie schön ich den Dialekt nachgemacht habe. Wahrscheinlich eher Ersteres. Gut, aber nun genug zu Dialekten. Ach, gerade habe ich ja auch noch André Matthias erwähnt und sein Film, sein asiatischer Film, der The Drummer heißt und bereits in Asien gestartet ist. Und in Asien gibt es sogar einen Soundtrack dafür zu kaufen von EMI Asia, weil Andres Musik so fantastisch geworden ist für den Film, dass sie sogar in der Variety lobend erwähnt wurde. Das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal sagen. Und ja, wie gesagt, wenn ihr im asiatischen Raum wohnt oder über Internet verfügt, könnt ihr seine Musik auch jetzt schon kaufen. Ja, und was noch zu sagen wäre, seine Filme spielen also nicht nur auf schwulen Festivals. Das war jetzt im Speziellen eine Referenz zu einer bestimmten Reihe von Filmen, die er gemacht hat, sondern auch auf allen anderen. Und dieser neue Film, The Drummer, also was ja auch sein erster 90-Minüter ist, also Spielfilm, Längefilm, der wird demnächst sein nordamerikanisches Debüt machen auf dem Sundance Festival. das wichtigste Independent Film Festival der Welt. Dazu also Gratulation an meinen Freund und Komponisten André Matthias. Versucht ihn noch kennenzulernen, falls ihr noch nicht kennt, während er noch jung und unberühmt ist, denn demnächst werden sich in Sundance die Produzenten um ihn reißen. Das hoffe ich zumindest für ihn. Um diesen Podcast reißen sich bisher noch nicht so viele Leute, aber ich bin ganz froh, dass er bisher nach wie vor gutes Feedback gekriegt hat von euch. Und darum bin ich auch noch weiter dabei. Ihr musstet etwas länger auf diese Episode warten. Das liegt an Folgendem. Ich habe einen ganz furchtbaren Computer mit einer ganz kleinen Festplatte, der schon eigentlich länger nicht mehr so gut funktioniert. Darum war es, wie ich bereits in der ersten Folge erwähnte, so, dass die erste Folge ich zweimal aufnehmen musste. Denn die erste Version ist direkt beim Abspeichern abgeschmiert und war verschwunden. Und das ist mir Pots 1000 jetzt also wieder passiert. In der Episode 3. Ich habe also bereits vor anderthalb Wochen eine Episode 3 produziert und war sehr glücklich damit. Ich hoffe, dass diese jetzt annähernd so gut wird wie die, die ich damals produziert habe. Und dann ist wieder dasselbe passiert. Beim Abspeichern ist das Programm eingefroren und hat alle Datenteile durch die Gegend gewirbelt und ich konnte die Episode nicht mehr benutzen. Was mich sehr ärgert. Zumal es ja auch so ist, dass wenn die Filme dann schon wieder länger zurückliegen, die man diskutieren möchte, dass man sich gar nicht mehr so gut daran erinnert, was eigentlich interessant an ihnen war oder nicht, oder was empfehlenswert war oder eher nicht so empfehlenswert. Gut, aber ich werde es diesmal wieder versuchen. Vorher möchte ich noch auf einige Sachen eingehen aus den ersten Sendungen. Die Award Season hat angefangen, also die Kritiker vergeben jetzt, bevor die Golden Globes und die Oscars vergeben werden, vergeben also auch schon die amerikanischen Kritiker die Preise für die besten Filme des Jahres. Und bisher ist das Feld sehr erfreulich. Es handelt sich, also die meisten Filme sind hier noch nicht gelaufen, ich habe sie leider noch nicht gesehen. Aber der große Abräumer momentan ist von einem von den Coen-Brüdern, die zu meinen Lieblingsfilmemachern gehören, der neue Film The No Country for Old Men, der bisher bei sage und schreibe 5 verschiedenen Kritikerpreisen als bester Film des Jahres ausgezeichnet wurde. Der New York Film Critics Circle hat den Anfang gemacht und es wurde, nee, das stimmt gar nicht, das National Board of Review hat den Anfang gemacht und dann ist aber beim New York Film Critics Circle bei den Los Angeles Kritikern, bei den Boston Kritikern, bei den Kritikern von Washington D.C. der Film jeweils als bester Film des Jahres ausgezeichnet. Stimmt nicht! In Los Angeles nicht. In Los Angeles war es von einem anderen meiner Lieblingsfilmemacher, Paul Thomas Anderson, der neue Film There Will Be Blood. Alle diese Filme werden wir leider in diesem Jahr nicht mehr in Deutschland sehen, also erst im nächsten. Deswegen werde ich sie in diesem Jahr auch nicht als die besten des Jahres anpreisen können. Aber mal sehen, wie es nächstes Jahr aussieht. Ich hatte bereits in einem der früheren, ich glaube beim ersten Podcast angedeutet, ich glaube im zweiten, in dem es um Atonement geht, den ich für den besten Film des Jahres halte bisher, dass es ja durchaus sein kann, dass der Film der Coen-Brüder oder auch der Film von Tim Burton, Sweeney Todd, durchaus noch diesen Film schlagen könnte. Aber wie gesagt, das findet eigentlich alles erst nächstes Jahr statt bei uns, leider, leider, leider. Tim Burton, wie gesagt, auch einer meiner Lieblinge, was ihr wisst, wenn ihr mich kennt und was ihr jetzt wisst, wenn ihr mich nicht kennt, hat übrigens von dem vom National Board of Review auch eine Auszeichnung gekriegt, und zwar als bester Regisseur für die Verfilmung des Stephen Sondheim Musicals Sweeney Todd. Sweeney Todd, The Demon Barber of Fleet Street. Die Trailer, die wir jetzt bereits im Kino laufen, sehen wirklich fantastisch aus und ich hoffe, dass der Film so gut ist, wie ich es vermute und wie es dieser Preis suggeriert. Ja, bei den National Board of Review kommt übrigens auch unter den 10 besten Filmen, wenn er auch nicht als bester Film ausgezeichnet wurde, unter den 10 besten Filmen Atonement vor, den ich letztes Jahr, den ich in der letzten Folge ja so angepriesen habe, und ich hoffe, dass ihr ihn alle geguckt habt und dass ihr mir folgende Frage beantwortet könnt. Ich weiß nämlich nicht mehr genau, wie die Hauptfigur eigentlich ausgesprochen wird. Ich erinnere mich, dass ich in der letzten Folge immer von der Briny gesprochen habe und ich bin mir aber gar nicht sicher, ob sie so heißt. Vielleicht heißt sie auch Briny. Briny oder Briny. Geschrieben wird es Briony. Und falls es jemand von euch weiß, sagt mir doch Bescheid, weil die ganze Zeit grübel ich, wie könnte diese Figur ausgesprochen werden. Ja, also, kommt also beim National Board of Review zumindest unter den 10 besten Filme, was ich auch nicht schlecht finde. Ich hoffe natürlich, dass sie in Zukunft noch ein wenig mehr an Preisen vielleicht einheimsen, obwohl die Kritiker sich scheinbar auf die Coen-Brüder eingeschossen haben und ihren Film No Country for Old Men, auf den ich auch sehr gespannt bin. Was aber auch interessant ist, ist, dass für das beste Regiedebüt der Film Gone Baby Gone ausgezeichnet wurde von dem National Board of Review. Also Ben Affleck hat für sein Regiedebüt einen Preis gekriegt und diesen Film habe ich ja sowohl im ersten als auch im zweiten Podcast angepriesen. Und Podcast wollte ich ja nicht mehr sagen. Satricast, also in der ersten und der zweiten Sendung. Und ich freue mich sehr für Ben Affleck, dass er für das beste Regiedebüt diesen Preis gewonnen hat, denn es war wirklich ein sehr beeindruckendes Regiedebüt. Worüber ich mich aber noch mehr freue, ist, dass Amy Ryan, die ich auch angepriesen habe in den letzten beiden Episoden, als Nebendarstellerin in Gone Baby Gone, von allen diesen Institutionen, die ich gerade genannt habe, also vom National Board of Review, von den Kritikern in L.A., in New York, in Washington und Seattle, jeweils Best Supporting Actress gewonnen hat. Durch die Bank wurde sie, genau wie ich empfand, es richtig sein würde, ausgezeichnet als die beste Nebendarstellerin. Und das ist noch nicht alles. Das National Board of Review hat auch Casey Affleck ausgezeichnet. Ihr erinnert euch, dass ich sehr von ihm geschwärmt habe in der ersten Episode und dann noch ein wenig in der zweiten. Und zwar wurde auch für den richtigen Film ausgezeichnet, den besseren der beiden, The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford, wo ich ja finde, dass er eigentlich die Hauptrolle spielt und deswegen einen Hauptrollenpreis verdient hätte. Aber was ich auch schon im Voraus vermutet hatte und in den anderen Sendungen angesprochen hatte, er wird nur als Best Supporting Actor, als bester Nebendarsteller ausgezeichnet. Das sind immer so Sachen, da Brad Pitt gilt als die Hauptfigur, weil er ja Jesse James ist und Brad Pitt. Aber tatsächlich finde ich nach wie vor, dass Casey Affleck die Hauptfigur ist in diesem Film und deswegen eigentlich auch ein bester Darstellerpreis gewinnen sollte. Der beste Darstellerpreis ging allerdings des Öfteren an einen weiteren meiner Lieblingsschauspieler, Daniel Day-Lewis, für seine Rolle in Paul Thomas Andersons There Will Be Blood, auf den ich auch sehr sehnsüchtig warte. Und des Weiteren an George Clooney. George Clooney wurde auch ausgezeichnet für seine Rolle in Michael Clayton, der hoffentlich, ich glaube, Michael Clayton läuft sogar in diesem Jahr noch hier im Kino. Wie ihr also seht, kommen in den nächsten Monaten einige interessante Filme auf euch zu. Ich wünschte, sie wären jetzt schon alle zu sehen. Aber worüber ich mich, wie gesagt, freue, Auszeichnungen für Casey Affleck, für seinen Bruder Ben und vor allen Dingen für Amy Ryan durch die Bank. Und dass Tim Burton mal für Regie ausgezeichnet wird, war auch Zeit. Das passiert relativ selten. Und ich freue mich auch, wenn die Coen-Brüder wieder in Form sind, denn in der letzten Zeit waren sie es nicht mehr so. Und sie scheinen mit ihrem neuen Film No Country for Old Men aber wieder einen Volltreffer gelandet zu haben. So, das war unsere Ausflüge in die Award-Welt, in die Welt der Auszeichnung. In ein paar Tagen von dem Punkt an, wo ich diesen Podcast produziere. Jetzt ist der 10. Dezember. In ein paar Tagen kommen dann die Nominierungen heraus für die Golden Globes. Und ich hoffe, dass wenigstens Atonement da dabei ist. Ja, das wäre doch sehr, sehr schön. Aber worum geht es jetzt in dieser Sendung? Ich werde wieder einige Filme vorstellen. Und zwar Gendebein. Es geht aus dem Film Waitress um die Frau, die in diesem Film mitspielt und den Film gemacht hat, Adrienne Shelley. Ein eher trauriges Kapitel. Es wird gehen um Robert Redford, der in seinem neuesten Film, den er inszeniert hat, auch mitspielt. Und das ist Lions for Lambs. In Lions for Lambs spielt auch Meryl Streep mit. Und der Film handelt von den aktuellen politischen, außenpolitischen Abenteuern der USA. Und davon handelt auch ein weiterer Film, in dem Meryl Streep mitspielt, nämlich Rendition, und der wird heute als letztes besprochen. Kommen wir jetzt aber erstmal zu unserem allerersten Film. Es handelt sich um eine Literaturverfilmung aus Australien mit dem Titel Gendebein von Ray Lawrence. Ray Lawrence hat ist ja nur ein Film gemacht, den ich gesehen habe. Das war Lanterna. Ein Episodenfilm, interessanterweise. Denn dieser neue Film ist kein Episodenfilm, Genderbind. Aber als die Kurzgeschichte das erste Mal verfilmt wurde, die Geschichte So Much Water, So Close to Home von Raymond Carver, war es innerhalb eines Episodenfilms, nämlich dem Robert Altman-Film Shortcuts. Mitte der 90er war der zu sehen. Und Shortcuts bestand ja nur aus Raymond Carver, Short Stories, Kurzgeschichten, die miteinander verwoben wurden, ineinander verwoben. Und So Much Water, So Close to Home war eine der Geschichten, die eigentlich relativ wenig einen Platz eingenommen haben in dem Film. Es ist die Geschichte, in der ein paar Männer zum Angeln gehen, eine Frauenleiche entdecken und beschließen, dass sie erstmal zu Ende angeln müssen, bevor sie irgendwas unternehmen, was die Frauenleiche angeht. Ich erinnere mich nicht besonders gut an die Geschichte in Shortcuts, nur daran, dass Huey Lewis darin vorkam und, wenn ich mich recht erinnere, in den Fluss, in dem die Frauenleiche liegt, uriniert, wobei wir ganz ungefragt, glaube ich, auch sein bestes Stück zu sehen bekommen, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Also das Bemerkenswerteste an der ersten Verfilmung, Huey Lewis' bestes Stück. Wobei ich Shortcuts einen sehr gelungenen Kurzfilm fand. An dieser Stelle werden mir vielleicht einige widersprechen, wie mein guter alter Freund, der Komponist André Matthias, der ihn damals nicht mochte. Aber, wie gesagt, innerhalb dieses, wie ich fand, recht gelungenen Films war die Geschichte von den Anglern doch ein sehr kleiner Teil, der nicht so wichtig war, und er wird, glaube ich, auch nicht besonders interessant aufgelöst. Am Ende kommt ja, wie wir wissen, so löst sich jede Geschichte in Shortcuts auf, ein großes Erdbeben. Und dieser neue Film, Genderbind, hat einen ganz anderen Ansatz. Ich weiß auch nicht, wie sehr er sich an die Vorlage hält, da ich die Kurzgeschichte nie gelesen habe. Denn er erzählt viel, viel mehr. Er erzählt die Geschichte einer Frau, Laura Linney, die sich gefangen fühlt in ihrer Ehe, schwanger wird, nicht weiß, ob sie das Kind haben will. Sie ist verheiratet mit Gabriel Byrne, und dieser Gabriel Byrne geht mit seinen Freunden an einem Wochenende zum Fischen, entdeckt dabei die Frauenleiche einer jungen Aborigine-Frau, und sie beschließen, dass sie erstmal das Angelwochenende zu Ende führen, bevor sie dann die Polizei benachrichtigen. Das hat zur Folge, dass sie daraufhin angefeindet werden von der kleinen Community, von der kleinen Gemeinde, Dorfgemeinde der kleinen Stadt Genderbind, daher der Titel Genderbind. Und der Film folgt hauptsächlich der Hauptfigur, die von Laura Linney gespielt wird, die versucht, die Dinge wieder gerade zu rücken, die ihr Mann angerichtet hat. Und behandelt dadurch viele verschiedene Themen. Wie gesagt, es geht sicherlich um Ehe, es geht um Aufrichtigkeit, auch hier um Schuld natürlich. Und es ist ein eher kleiner Film, ein, wie ich finde, recht gelungener Film. Der australische Regisseur hat den Film also nach Australien versetzt und dadurch auch zum Thema gemacht, der Rassismus und die Trennung, der existiert zwischen der weißen Bevölkerung und den Aborigines. Es geht auch um Sexismus, also es ist sowohl ein Thema, dass die Leiche eine Frau ist, als auch, dass die Leiche eine Aborigine ist. Dieses wird alles zueinander vermischt, zu einem interessanten, recht fast spröde erzählten, spröde vielleicht nicht, aber langsam erzählten Film, der einen aber schon fesselt und interessant ist. Und wenn ihr Gelegenheit habt, dazu ihn zu sehen, ich nehme an, dass er ungefähr 2 Sekunden im Kino laufen wird, dann macht es ruhig, denn er ist recht gelungen. Er hat auch relativ viele Preise gewonnen in Australien, war auch für ziemlich viele Preise noch nominiert, die er dann nicht gewonnen hat. Interessanterweise sind die Hauptdarsteller ja keine Australier. Laura Linney und Gabriel Byrne sind beide keine Australier und sie spielen auch keine Australier. Sie spielen ein Ehepaar, das aus einer Amerikanerin besteht und aus einem Iren, was ja Laura Linney und Gabriel Byrne sind. Und das ist eigentlich eine sehr interessante Wahl. Normalerweise würde wahrscheinlich ein Regisseur eher dazu neigen, Hollywood-Stars einzukaufen, und die dürfen dann auch noch ihr Talent beim Dialekte nachmachen, unter Beweis stellen. Was wir aber, wie wir jetzt bereits mehrere Male etabliert haben in dieser Sendung, nicht immer klappt, siehe Kevin Costner oder Julia Roberts. Diese Aufgabe hat allerdings Laura Linney und Gabriel Byrne nicht gestellt. Sie können sich ganz darauf konzentrieren, einfach nur ihre Figuren glaubwürdig zu verkörpern. Das tun sie. Ich bin ja ein großer Laura Linney-Fan. Das war der Hauptgrund, warum ich diesen Film mir angeschaut habe. Halte sie für eine der besten Schauspielerinnen, die es zurzeit gibt. Sie wird eigentlich nicht besonders viel beachtet. Sie ist ja kein Kinostar. Wenn ihr jetzt gerade nicht wisst, wer sie ist, könnt ihr sie natürlich auch gerne googeln. Aber in all ihren Filmen ist sie sehr präsent, sehr glaubwürdig und eine Natürlichkeit, die vielen anderen Schauspielerinnen und Schauspielern abgeht. Sie ist auch bereits zweimal für den Oscar nominiert worden und hat auch einen Haufen Preise gewonnen, ich glaube 20 oder so. Ihr könntet sie kennen aus Love Actually, aus Mystic River, aus dem sehr misslungenen The Life of David Gale. Wo er sie mir besonders gut gefallen hat, war in The Squid and the Whale, auch einem der besten Filme, die letztes Jahr liefen, in dem sie ein zerrüttetes Ehepaar mit Jeff Daniels spielt. Falls ihr den Film nicht gesehen habt, sehr, sehr zu empfehlen. Leiht ihn euch aus. The Squid and the Whale. Ich glaube sogar, das war auch der deutsche Titel in den Kinos und wahrscheinlich in eurer Videothek. Ein Film, den sie lieber nicht hätte machen sollen, war The Exorcism of Emily Rose. Das war tatsächlich der schlechteste Film, den ich im letzten Jahr gesehen habe. So schließt sich heute mal wieder der eine und der andere Kreis, obwohl ich es im Gegensatz zur letzten Sendung gar nicht beabsichtigt habe. Aber The Exorcism of Emily Rose war schon ein furchtbarer, furchtbarer Film, der sich befasste mit Exorzismus und basierte auf diesem berühmten Fall, den es hier in Deutschland gab in den 70ern, auf dem auch der Film Requiem mit Sandra Hüller basiert. Der Film Requiem mit Sandra Hüller hat, finde ich, das Thema recht sensibel behandelt. Ich mochte ihn nicht besonders, aber sehr, sehr bemerkenswert war da drin die Leistung von Sandra Hüller. Sandra Hüller, falls du das hier hörst, wir sind uns in diesem Leben schon begegnet und leider seitdem nicht mehr, aber ich fand deine Leistung in Requiem ganz fantastisch. Ich nehme an, dass du das hier nicht hören wirst. Also, mit wem rede ich hier eigentlich? Ja, bei der Gelegenheit habe ich also auch noch über einen weiteren deutschen Regisseur mal wieder ein schlechtes Wort verloren, nämlich dem Regisseur von Requiem, der mir, wie gesagt, nicht so gut gefallen hat. Aber gut, bevor ich mich weiter hier irgendwie mal wieder gegen die deutsche Filmindustrie, was ich gar nicht, ich finde, die deutsche Filmindustrie bringt tolle Sachen hervor. Tom Tykwer, Fatih Akin, solche Leute. Ich finde auch, dass Hans-Christian Schmidt heißt er, glaube ich, der Requiem gemacht hat, auch so manchen guten Film zur deutschen Filmlandschaft beigetragen hat. Aber Requiem gehörte meiner Meinung nach nicht dazu, mal abgesehen davon, dass Sandra Hüller eine der fantastischen Schauspielleistungen des letzten Jahres darin gezeigt hat. Wie bin ich darauf gekommen? Darauf bin ich gekommen, weil die amerikanische Version war eher ein Horrorfilm und in der spielte Laura Linney mit und der Film war grandios schlecht. Ein wirklich furchtbarer, verabscheuenswürdiger Film, obwohl er eine sehr gute Besetzung hatte, nämlich Laura Linney und Campbell Scott, auch ein Schauspieler, den ich sehr, sehr schätze. Gut, so viel zur Karriere von Laura Linney. Leiht euch doch mal irgendeinen Film mit ihr aus, falls ihr sie noch nicht kennt. Es muss ja nicht unbedingt The Mothman Prophecies oder Congo sein, aber The Squid and the Whale kann ich euch sehr empfehlen. Und Genderbind, falls ihr dazu kommt, guckt ihn euch an. Es muss nicht sein, wie gesagt, es ist ein eher ruhiger Film, der vielleicht Leute auch langweilt. Mich hat er nicht gelangweilt und darum empfehle ich ihn euch. Ein weiterer Film, der mich nicht gelangweilt hat, war Waitress. Waitress, der den schönen deutschen Titel hatte, Jenna's Kuchen. Ich muss zugeben, Waitress ist jetzt nicht der anziehendste Titel, den man haben kann, aber ich finde, er ist griffig und nett. Und Jenna's Kuchen klingt sonderbar. Klingt eigentlich auch ein bisschen anstößig. Ich glaube nicht, dass viele Leute in einen Film gehen werden, der Jenna's Kuchen heißt. Waitress vielleicht auch nicht. Aber wahrscheinlich müssen wir schon froh sein, dass der deutsche Verleih sich nicht dazu hat hinreißen lassen, den Film Waitress, eine Kellnerin zum Knutschen zu nennen. Das hat er nicht gemacht, sondern er hat ihn Jenna's Kuchen genannt. Es ist ein sehr hübscher, kleiner Independent-Film, der nicht viel gekostet hat, aber eine sehr schöne Besetzung hat. In dem geht es um eine Frau, die schwanger wird von ihrem Mann, den sie schon lange nicht mehr leiden kann, von dem sie eigentlich weg will. Sie beschließt dann trotzdem, das Kind zu kriegen, und sie arbeitet als Kellnerin in einem Pie-Diner, also in einem Kuchenrestaurant quasi. Sie ist eine Meisterin im Anfertigen von diesen Kuchen, also von diesen Pies vielmehr. Und während man den Film sieht, möchte man auch gerne Pie essen. Leider gibt es diese Art von Pie-Diners hier nicht, darum kommt man gar nicht dazu. Aber es ist eine sehr hübsche Komödie, sehr auf eine Weise, na, romantisch würde ich nicht sagen, aber philosophisch, befasst sich mit Liebe und hat eine sehr schöne Besetzung. Kerry Russell spielt Jenna, die Hauptrolle. Kerry Russell kennt ihr vielleicht als Felicity, oder ihr habt sie gesehen in Mission Impossible 3, wo sie den Schützling von Tom Cruise spielt. Und sie macht das sehr bezaubernd. Ihr Love Interest ist Nathan Fillion. Sie fängt also eine Affäre mit ihrem Gynäkologen an, der dargestellt wird von Nathan Fillion. Nathan Fillion ist zurzeit in Desperate Housewives zu sehen und kommt ursprünglich aus der Talentschmiede einer meiner Lieblingsfernsehmacher, Joss Whedon, der Buffy the Vampire Slayer erfunden hat und auch die Serie Firefly und den darauf folgenden Film Serenity gemacht hat. Und in all diesen Dingen spielt Nathan Fillion mit, und es ist darum einer gewissen Nerd-Gemeinde bekannt. Und ich habe ihn damals gar nicht so sehr geschätzt. Ich mag ihn aber jetzt sehr in Desperate Housewives. Und in diesem Film, er scheint also ein wirklich komödiantisches Talent zu sein und passt sich gut in diesen Film ein. Cheryl Hines spielt mit, kennt ihr vielleicht als die Frau von Larry David in Curb Your Enthusiasm. Jeremy Sisto, die meisten von euch wahrscheinlich bekannt aus Six Feet Under. Andy Griffith, der Darsteller von Matlock. Der Darsteller von Matlock, in den USA eher bekannt für die Andy Griffith Show, aber in Deutschland sicherlich für Matlock. Die spielen alle mit, also eine wunderbare, kleine, sehr schöne Besetzung. Sehr hübsche Dialoge, sehr schön inszeniert, und jetzt kommt das Traurige, sehr schön inszeniert von Adrienne Shelley. Und Adrienne Shelley ist tot mittlerweile. Sie spielt auch in diesem Film mit. Sie war eine bezaubernde junge Frau, also sie ist nicht sehr alt geworden, 40. Und ich kannte sie noch aus alten Hal Hartley-Filmen von Anfang der 80er. Ich glaube, The Simple Truth kann das sein, und vor allen Dingen Trust. In Trust ist sie wirklich hinreißend, und sie hat in sehr vielen Indie-Filmen mitgespielt, war wahrscheinlich immer nicht so leicht zu casten, obwohl sie sehr, sehr niedlich ist, eine sehr hübsche Frau gewesen ist, und hat dann selber angefangen, Filme zu machen. Ihr Debütfilm war, glaube ich, Sudden Manhattan, den ich damals auf dem Filmfest Hamburg gesehen habe, was so eine Art weiblicher Woody Allen-Film war. Und sie hatte schon ein Talent. Sie hatte ein Talent zu schreiben, sie hatte ein Talent zu inszenieren, und sie war auch als Schauspielerin nicht schlecht und auch noch sehr ansehnlich. Nur leider ist das hier ihr letzter Film, denn sie wurde während der Postproduktion dieses Films umgebracht. Was den ganzen Film über irgendwie einen traurig gemacht hat, immer wenn man sie gesehen hat oder wenn man das Ende des Films sieht, wo, so viel kann ich verraten, die Hauptfigur also ihr Kind hat, und das Kind wird dargestellt von dem gerade erst geborenen Kind von Adrienne Shelley. Man denkt, diese talentierte junge Frau musste so früh aus dem Leben gehen. Sie wurde nämlich umgebracht durch einen Bauarbeiter. Ein Bauarbeiter war irgendwo zugange, und sie beschwerte sich, und er erwürgte sie, glaube ich. Also, und versuchte dann auch noch es auszusehen lassen, als hätte sie Selbstmord begangen, indem er, ich glaube, einen Duschvorhang um ihren Hals wickelte und sie aufhängen. Er wurde dann relativ schnell gefasst, was ihr aber natürlich nichts mehr genutzt hat. Wie gesagt, sie war eine Frau von 40, eine junge, hübsche Frau mit zwei Kindern, eins davon noch sehr jung. Sie war gerade dabei, diesen Film zu Ende zu stellen. Und interessanterweise oder ironischerweise ist dieser Film ein großer Erfolg geworden. Er hat relativ wenig gekostet. Ich glaube, 2 Millionen Budget hatte er und hat in den USA 19 Millionen eingespielt. Und zwar nicht, weil es groß an die Glocke gehängt wurde, dass die Regisseurin umgebracht wurde, sondern weil der Film sich durch Mundpropaganda sehr gut in den Kinos gehalten hat und die Leute tatsächlich angesprungen sind auf die kleine philosophische Liebeskomödie, die sie geschrieben hat. Ich habe den Film mit Elis gesehen, der auch sehr angetan war davon, und wir waren beide ganz traurig, als er dann zu Ende war und wir daran denken mussten, wie Adrienne Shelley den Erfolg ihres eigenen Films nicht mehr erlebt hat, obwohl sie es so verdient hätte. Also, an dieser Stelle, Adrienne Shelley, falls du das hier hörst, irgendwo, sie kann wahrscheinlich kein Deutsch. Jedenfalls herzlichen Glückwunsch zu diesem Film und mein herzliches Beileid an die Shelley-Familie. Sehr schade. Ein Multitalent, das noch hätte blühen können, denke ich mir. Ein Multitalent, das bereits verblüht ist, möglicherweise, ist Robert Redford, der auch gerade einen Film herausgebracht hat, in dem er selber mitspielt und den er selber inszeniert hat. Geschrieben hat er ihn nicht. Robert Redford ist ja eine Filmikone als Schauspieler, hat uns über Jahre hinweg begleitet, wird, glaube ich, immer noch von Frauen bewundert und verehrt, obwohl er schon ein recht hohes Alter erreicht hat mittlerweile. Er tut auch sehr viel für den unabhängigen Film in den USA als Leiter des Sundance Instituts und des Sundance Festivals. Hat somit sicherlich auch mit der Karriere von Adrienne Shelley Berührung gehabt. Er hat mal wieder einen Film inszeniert. Er macht das schon seit den 80ern, wo gleich sein Debütfilm mit Oscars überschüttet wurde, zum Ordinary People. Ich glaube, der deutsche Titel war Eine ganz normale Familie oder Eine ganz gewöhnliche Familie, der damals sogar zum besten Film des Jahres erkoren wurde. War sein Debütfilm. Danach hat er Ende der 80er Milagro Beanfield War gemacht, der, glaube ich, hier hieß Milagro Krieg im Bohnenfeld. River Runs Through It mit Brad Pitt als fliegenfischenden jungen Redford eigentlich. Quiz Show, ein Film, der mir sehr gut gefallen hat, in dem Ralph Fiennes und John Turturro Quizkandidaten spielen. The Horse Whisperer, The Legend of Bagger Vance und Moon Lions for Lambs. Ich habe nicht alle seine Filme gesehen. Ich fand, Horse Whisperer hatte relativ hohe Qualität, inszenatorisch. Quiz Show war sehr gelungen, River Runs Through It war ein gelungener Film. Ordinary People habe ich leider nie gesehen und Milagro Beanfield War auch nicht. Aber man kann sagen, dass er eigentlich als Regisseur fähig ist. Er macht gute Filme. Legend of Bagger Vance habe ich auch nicht gesehen. Aber die Filme, die ich gesehen habe, geben einem schon Auskunft darüber, welche Qualitäten er als Regisseur hat. Und sein neuester Film heißt Lions for Lambs. Lions for Lambs, den deutschen Titel weiß ich nicht, ich glaube von Löwen und Lämmern oder so. müsste irgendwas um den Dreh herum sein. Es kommen jedenfalls Löwen und Lämmer auch im deutschen Titel vor. Dieser Film ist ein Film, der sich mit der momentanen politischen Situation in den USA auseinandersetzt, also damit, dass sie in zwei Kriegen sind, im Irak- und Afghanistan-Krieg, und dass sie möglicherweise auch noch einen nächsten anfangen. Tom Cruise spielt einen Senator, der das sehr verteidigt. Meryl Streep spielt eine Journalistin, die es sehr in Frage stellt, wie die Politik in den USA zurzeit läuft. Robert Redford spielt einen Professor, der einen jungen Studenten aufrütteln möchte, nicht mehr so apathisch zu sein, sich mehr zu engagieren. Und der auch der Professor ist von zwei Studenten, die sich freiwillig für den Krieg gemeldet haben, deren Geschichte wir auch verfolgen. Der Film ist nur 90 Minuten lang und erstreckt sich, glaube ich, in seiner Handlung hauptsächlich über eine Stunde. Es gibt da noch Flashbacks, sodass der Film ein bisschen länger wird. Und es sind drei Episoden, die, wie gesagt, auf irgendeine Weise zusammenhängen und in denen es eigentlich hauptsächlich darum geht, den Krieg oder die Lage politisch zu diskutieren, die in den USA zurzeit ist, was sehr lobenswert ist und auch sehr interessant, aber leider ist der Film nicht sehr gelungen. Er ist ein wenig leblos, es ist zu sehr wie eine Art Lehrstück, obwohl er nicht mal eine eindeutige Haltung einnimmt, sondern nur verschiedene Haltungen präsentiert, kommt es einem vor, als wenn man die ganze Zeit belehrt wird. Als wenn einem die Haltungen, die verschiedenen Haltungen einfach erklärt werden innerhalb von Dialogen, und er ist etwas behäbig inszeniert, was natürlich auch nicht gerade hilft, und das Drehbuch ist einfach nicht so ganz ausgefeilt. Matthew Michael Carnahan hat es gemacht, der Bruder von Joe Carnahan, dem Regisseur von Smoking Aces und Narc. Matthew Michael Carnahan hat bereits das Drehbuch geschrieben zu Kingdom, ein Film, der auch gerade erst lief, mit Jennifer Garner und Jamie Foxx, der sich auch mit der aktuellen politischen Lage befasst, allerdings in Saudi-Arabien, der auch etwas unbefriedigend war. Es ist sehr schön, dass dieser Autor immer diese Themen aufgreift. Was nicht so schön ist, ist, dass er sie nicht so bewältigt, dass sie erstens für den Zuschauer wirklich interessant aufgearbeitet sind und zweitens auch eine echte Haltung bieten. Das ist also eine Fehlleistung seitens des Drehbuchautors, und leider schafft Robert Redford auch nicht, diesem Drehbuch so richtig Leben einzuhauchen, obwohl es sehr dramatische Szenen darin gibt und traurige Dinge werden diskutiert, und aber es lässt dann alles ein wenig kalt, was schade ist. Es ist trotzdem auf irgendeine Weise ein sehenswerter Film. Ich habe nicht bereut, ihn gesehen zu haben, aber vielleicht wäre er besser aufgehoben bei einem als Fernsehfilm von den Kabelsendern HBO, Showtime, die sowas machen, und vielleicht hätte er da sich auch noch ein bisschen mehr gewagt. Auf der Kinoleinwand wirkt er fast fehl am Platz. Tom Cruise spielt ja eine der Hauptrollen, und er spielt wie immer die Tom Cruise Figur. Eigentlich sind ja fast alle seine Filme, seine Figuren, die er in Filmen spielt, sind relativ identisch in ihrem Habitus und in ihrer Ausstrahlung. So auch hier. Tom Cruise hatte sich sehr große Hoffnung von diesem Film gemacht, denn er hat ihn auserkoren als den ersten Film, den er produziert als neuer Leiter der United Artists Studios. Ihm wurde diese große Verantwortung übergeben, dass er die United Artists leitet, um dort seine Filme zu verwirklichen. Das ist leider ein wenig nach hinten losgegangen mit seinem ersten Film. Er hatte eben gehofft, weil er mitspielt, Robert Redford und Meryl Streep, dass es ein großer Hit wird, wie alle seine Filme eigentlich. Also die meisten Filme, ich glaube seine letzten 15 Filme, sind alles Filme gewesen, die sehr großes Eröffnungspotenzial hatten, also sehr viel eingespielt haben, gleich am Eröffnungswochenende, und dann auch insgesamt genügend eingespielt haben. Dieser Film, der 35 Millionen gekostet hat, ist am ersten Wochenende in den USA sehr untergegangen. Niemand wollte ihn so richtig sehen. Und das wird als große Niederlage von Tom Cruise und seinem neu gestarteten United Artists angesehen. Ich kann nicht wirklich sagen, dass ich traurig darüber bin, dass Tom Cruise hier daneben geschlagen hat. Vielleicht sollte er sich aufs Schauspielen konzentrieren und nicht auf das Leiten von Studios. Naja, wir werden sehen, wie der nächste Film, Valkyrie, über Stauffenberg, über das Stauffenberg-Attentat, ausfallen wird. Das ist allerdings noch eine Weile hin. Momentan hat er eine kleine Niederlage mit Lions for Lambs erlitten. Naja, gut, er wird sicherlich drüber hinwegkommen und sich trösten können mit seiner wunderhübschen Frau, seinen Millionen, die er die jährlich an sich reißt, und ja, ich mache mir keine großen Sorgen um Tom Cruise. Aber von mir aus könnte er auch gerne keine Filme mehr machen. Nein, ich finde ihn gar nicht so schlimm, aber ich finde ihn eben auch nicht so toll. Gut, jetzt wo wir das geklärt hätten, kommen wir zu unserem letzten Film, Rendition. Ich wollte eigentlich sehr ausführlich über Rendition reden. Das habe ich auch getan in einer vorherigen Version dieser Sendung, die dann leider den Bach runtergegangen ist. Aber ich habe mit dieser Sendung mittlerweile so viele technische Probleme gehabt und ich muss mich sehr entschuldigen für die Tonqualität, die Episode 3 hat, die tatsächlich gegenüber den vorherigen Sendungen, deren Tonqualität auch schon nicht so gut war, noch mehr abfällt. Es hat alles zu tun mit diesem kleinen, schrottigen Setup, den ich hier habe. Und ich hoffe, dass ich es in Zukunft ändern kann. Aber kommen wir doch jetzt zu dem Film Rendition, den ich etwas kürzer abhandle, wie gesagt, als ich vorhatte. Was eigentlich schade ist, weil es ist ein guter Film. Ich möchte ihn euch schon ans Herz legen. Der deutsche Titel ist Machtlos. Es handelt sich genau wie bei Lions for Lambs um einen Film, der die außenpolitischen Machenschaften der Amerikaner beleuchtet, einen anderen Teil. Und auch hier spielt Meryl Streep mit. Sie scheint zurzeit sich für diese Art von Film zu interessieren. Sie hat eine etwas interessantere Rolle als in Lions for Lambs. Sie spielt tatsächlich eine Regierungsbeauftragte, die verantwortlich ist für die Praxis der Extraordinary Rendition, der titelgebenden Extraordinary Rendition. Und das ist eine Praxis, die als Gesetz unter Clinton eingeführt wurde, unter Bill Clinton, nachdem es möglich ist, Leute in Gewahrsam zu nehmen, dem CIA ist es möglich, Verdächtige in Gewahrsam zu nehmen und in ausländischen Gefängnissen, die sich außerhalb der Jurisdiktion der USA befinden, zu verhören und dann eben auch unter Methoden, die möglicherweise innerhalb der USA nicht mehr als rechtsstaatlich gelten würden, aber da es eben Gefängnisse sind, die im Ausland an geheimen Verstecken gebaut wurden bzw. sich befinden, sind die Methoden, die dort angewandt werden, weit weniger zimperlich, als sie es wahrscheinlich im Inland wären. Diese Praxis hat eine ganz neue Bedeutung gekriegt nach den Anschlägen des 11. September und nachdem die Bush-Regierung beschlossen hat, dass sie dieses Gesetz besonders stark anwenden wird. Der Film Rendition handelt von einem Ägypter, der verdächtigt wird, einem Ägypter, der in Amerika lebt, mit einer amerikanischen Frau, gespielt von Reese Witherspoon, und ein ganz normales Familienleben hat und auf einem Heimatflug von einem Geschäft, von einer Geschäftskonferenz in Südafrika wird er von den CIA, von der CIA quasi am Flughafen einkassiert, bevor er zurück zu seiner Familie gehen kann, und verschleppt, weil er im Verdacht steht, in Zusammenhang zu stehen mit einem Terroranschlag im Mittleren Osten. Dorthin wird er dann auch verschleppt und dort wird er dann gefoltert, an entsprechende Informationen zu kommen. Und der Film versucht zu beleuchten, wie es überhaupt dazu kommt, dass es so ist, was tatsächlich der politische Hintergrund ist, aber eben auch die menschliche Seite, und macht das auf recht intelligente Weise. Also er ist sehr gut geschrieben und ihm wurde von Kritikern vorgeworfen, dass er etwas oberflächlich ist, was ich an dieser Stelle sagen muss: Ich bin froh, dass es überhaupt Filme zu diesem Thema gibt, und es ist möglicherweise nicht die tiefgehendste Beleuchtung der Thematik, aber eine sehr effektive, die schon auf ihre Weise kontrovers sicherlich ist. War übrigens kein großer Erfolg in den USA, hier scheint sich auch niemand wirklich für den Film zu interessieren. Aber er ist sehenswert, er ist von Gavin Hood. Gavin Hood ist ein südafrikanischer Regisseur, der vor ein paar Jahren den Oscar gewann für Tsotsi, für den besten ausländischsprachigen Film, fremdsprachigen Film. Das war ein Film, der in den Townships vor, ich glaube, Kapstadt spielte, von einem kleinen Gauner und seinem Leben und seiner Welt handelte. Auch ein sehr empfehlenswerter Film. Gavin Hood wird als nächstes die Verfilmung von Wolverine machen. Wolverine, I'm the X-Men, das ist also ein Ableger der X-Men-Serie. Die interessanteste X-Men-Figur, dargestellt in der Serie von Hugh Jackman und auch in diesem Film, was ein sehr interessanter Sprung ist von dem Sozialdrama zum Politdrama zur Comic-Verfilmung, und ich glaube, wir können sehr gespannt darauf sein. Ich bin es auf jeden Fall. Und er hat in diesem Film, wie gesagt, auch eine sehr gute Regieleistung abgelegt. Der Film schwimmt nicht im Pathos und ist auch nicht so steif wie Lions for Lambs. Meryl Streep tatsächlich um einiges bemerkenswerter als in Lions for Lambs. Reese Witherspoon ist toll. All die mir vorher nicht bekannten arabischstämmigen Schauspieler, die in diesem Film vorkommen, sind bemerkenswert. Jake Gyllenhaal spielt eine der Hauptrollen, einen jungen CIA-Beauftragten, der sehr zu kämpfen hat mit seiner Aufgabe, aber auch damit, dass er Zeuge wurde des Terroranschlags, dem er nun nachgehen soll. Und J.K. Simmons hat ja eine schöne Rolle. J.K. Simmons, bekannt als der Boss von Spider-Man, wahrscheinlich den meisten Leuten, ein Charakterdarsteller, der immer zu glänzen weiß. Dasselbe gilt für Alan Arkin, der in diesem Film einen Senator spielt, und Peter Sarsgaard, der übrigens der Schwager ist von Jake Gyllenhaal, also zumindest mit Jake Gyllenhaals Schwester Maggie Gyllenhaal, gerade ein Kind bekommen hat. Herzlichen Glückwunsch an euch beide, falls ihr Deutsch könnt und meinen unbedeutenden, technisch wenig eleganten Podcast hört. Ja, jedenfalls eine wunderbare Besetzung, eine gelungene Umsetzung, sehr schöne Kamera von Diane Beebe, und es ist ein Film, den ich absolut empfehlen kann. Man muss ihn nicht gesehen haben, aber es schadet auch nicht, ihn gesehen zu haben. Er ist weit befriedigender als Lions for Lambs. Und damit wären wir am Ende der Sendung angelangt, fast zumindest. Ihr erinnert euch vielleicht, wenn ihr am Anfang aufgepasst habt, dass es eine Orgie gab von mir, wo ich alle möglichen Kritikerpreise aufgezählt habe, nur um zu sagen, wie viele meiner Lieblinge da drin vorkommen. Und ich habe angekündigt, dass ein paar Tage später die Golden Globe Awards Nominierungen raus sind, und die technischen Schwierigkeiten dieser Sendung haben mich jetzt dazu gebracht, dass am Ende dieser Sendung interessanterweise für mich bereits ein paar Tage später ist, während für euch nur ungefähr 40 Minuten später ist. Das heißt also, die Golden Globe Nominierungen sind raus, und ich möchte es unbedingt mit euch teilen, denn der Film mit den meisten Nominierungen in diesem Jahr ist Atonement. Ja, der Film, den ich bisher als den besten des Jahres bezeichnet habe, hat die meisten Nominierungen gekriegt bei den Golden Globes. Er wurde als bestes Drama nominiert. James McAvoy, den ich nicht müde werde zu loben, wurde als bester Schauspieler nominiert. Keiran Knightley wurde nominiert. Wer denn noch? Ja, der Regisseur natürlich. Saoirse Ronan, von der ich immer noch nicht sicher bin, dass ich ihren Namen richtig ausspreche, die Briny oder Brini, wie auch immer sie heißt, gespielt hat, und zwar im allerjüngsten Alter. Und Joe Wright, der Regisseur, ist ebenfalls nominiert worden, der Drehbuchautor Christopher Hampton, und die wunderbare Musik von Dario Marinelli. Sehr, sehr befriedigend für mich, diese Nominierung, aber nicht nur das. Auch nominiert wurden tatsächlich viele, viele, viele meiner Lieblingsregisseure. Und zwar wurde als bestes Drama auch noch nominiert Eastern Promises von David Cronenberg, über den ich euch demnächst berichten werde. No Country for Old Men habe ich am Anfang erwähnt. Eigentlich momentan sozusagen der Spitzenreiter unter den Preiseinheimsern. No Country for Old Men, der neue Film von den Coen-Brüdern. There Will Be Blood, der neue Film von Paul Thomas Anderson. Und als bestes Musical nominiert Sweeney Todd von Tim Burton. Tim Burton, der, wie gesagt, oftmals bei Preisverleihungen leer ausgeht, aber diesmal ist er auch für Regie nominiert, genau wie die Coen-Brüder und genau wie ich schon erwähnte, Joe Wright. Was mir auch sehr wichtig ist, Amy Ryan, von der ich jetzt schon in jeder Sendung schwärmte, weil sie so gut war in Gone Baby Gone, ist nominiert für beste Nebendarstellerin. Und da sie ja bisher alle Kritikerpreise gewonnen hat, denke ich mal, ihre Chancen sind nicht so schlecht. Und das wiederum würde ihre Chancen für eine Oscar-Nominierung und einen Oscar auch erhöhen. Und Casey Affleck, der gute Casey Affleck. Ich habe ihn jetzt in jeder Sendung erwähnt, weil er in diesem Jahr Bemerkenswertes geleistet hat mit Gone Baby Gone, aber vor allen Dingen mit dem Film, für den er tatsächlich nominiert ist. Als bester Nebendarsteller zwar nur, was ungerechtfertigt ist, aber immer noch besser als gar nicht nominiert, für seine Darstellung des Robert Ford in The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford. Ein wirklich sehenswerter Film, den ich keinem von euch empfohlen habe, weil ich Angst habe, dass ihr euch trotzdem langweilt. Aber er ist, das sagte ich jetzt schon sehr oft für alle, die alle Episoden gehört haben, einfach fantastisch in dem Film, und ich würde mich sehr freuen, wenn er auch den dazugehörigen Preis gewinnt. So, jetzt habe ich euch vorneweg vor den Filmen und nach den Filmen jeweils etwas über Preise erzählt. Preise sind mir sehr wichtig, tut mir leid, falls sie es nicht für euch sind. Das ist jetzt jedenfalls das Ende dieser Sendung, die es hoffentlich ins Internet schafft. Denn nach wie vor kämpfe ich hier mit technischen Problemen, aber wenn ihr das hier hört, dann habe ich sie zumindest so weit überwunden, dass es eine ganze Folge gibt. Wenn auch in minderer Qualität als sonst, nicht inhaltlicher Art, aber technischer. Und ich freue mich, wenn ihr bald wieder dabei seid. Die Musik zu dieser Folge hat wie immer André Matthias gemacht, bereits am Anfang erwähnt. Und versucht doch mal einen meiner Filme, die ich euch empfehle oder die ich bespreche, zu schauen. Oder falls ihr einen ganz anderen Film gucken wollt, schaut den, aber geht ins Kino, schaut euch die Filme im Kino an. Und wenn es euch möglich ist, dann auch noch im Original. Das würde mich freuen, und es würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ich kann euch jetzt schon sagen, es wird gehen um Fabelwesen, Vampire, fantastische Welten, Dämonen und Nicole Kidman. Eine meiner Lieblingsschauspielerinnen, eine meiner Lieblingsthemen, eine meiner Lieblingsfrauen. Und seid dabei beim nächsten Mal bei Satri geht ins Kino.